Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 3, Weimar, 10. März 1789. Ich komme eben von einer Geisteswanderung zurück. Ein Schnupfen hinderte mich am Schreiben. Da habe ich meiner Fantasie einmal den Zügel schießen lassen. Deine Idee, ein episches Gedicht aus einer merkwürdigen Aktion Friedrichs des Zweiten zu machen, fängt an, sich bei mir zu verklären und füllt manche heitere Stunden bei mir aus. Ich glaube, dass es noch dahin kommen wird, sie zu realisieren, an den eigentümlichen Talenten zum epischen Gedichte, glaub ich nicht, dass es mir fehlt, ein tiefes Studium unserer Zeit, denn dass dies eigentlich der Punkt ist, um den sich alles darin drehen muss, wirst du mit mir überzeugt sein, und ein ebenso tiefes Studium Homers werden mich dazu geschickt machen. Ein episches Gedicht im 18. Jahrhundert muss ein ganz anderes Ding sein als eins in der Kindheit der Welt, und eben das ist's, was mich an dieser Idee so anzieht. Unsere Sitten, der feinste Duft unserer Philosophie, unsere Verfassungen, Häuslichkeit, Künste, kurz, alles muss auf eine ungezwungene Art darin niedergelegt werden und in einer schönen harmonischen Einheit leben, so wie in der Iliade alle Zweige der griechischen Kultur und so fort anschaulich leben. Du wirst mich verstehen, ich bin auch gar nicht abgeneigt, mir eine Maschinerie dazu zu erfinden, denn ich möchte und muss auch alle Forderungen, die man an den epischen Dichter von Seiten der Form macht, haarscharf erfüllen. Man ist einmal so eigensinnig, und vielleicht hat man nicht Unrecht, einem Kunstwerk Klassizität abzusprechen, wenn seine Gattung nicht aufs Bestimmteste entschieden ist. Diese Maschinerie aber, die bei einem so modernen Stoffe in einem so prosaischen Zeitalter die größte Schwierigkeit zu haben scheint, kann das Interesse in einem hohen Grade erhöhen, wenn sie eben diesem modernen Geiste angepasst wird. Es rollen allerlei Ideen darüber in meinem Kopfe trüb durcheinander, aber es wird sich noch etwas Helles daraus bilden. Aber welches Metrum ich dazu wählen würde, ganz entschieden wählen würde, errätst du wohl schwerlich, kein anderes als Ottave Rime. Alle anderen, das Jambische ausgenommen, sind mir in den Tod zuwider, und wie angenehm müsste der Ernst das Erhabene in so leichten Fesseln spielen, wie sehr der epische Gehalt durch die weiche, sanfte Form schöner Reime gewinnen. Singen muss man es können, wie die griechischen Bauern die Iliade, wie die Gondolieri in Venedig die Stanzen aus dem befreiten Jerusalem. Ich traue mir zu, schöne Verse zu machen, und einige Strophen in den Künstlern werden dir keinen Zweifel darüber lassen. Auch über die Epoche aus seinem Leben, die ich wählen würde, habe ich nachgedacht. Ich hätte gern eine unglückliche Situation, welche seinen Geist unendlich poetischer entwickeln lässt. Die Schlacht bei Kolin und der vorhergehende Sieg bei Prag zum Beispiel, oder die traurige Konstellation vor dem Tode der Kaiserin Elisabeth, die sich dann so glücklich und so romantisch durch ihren Tod löst. Die Haupthandlung müsste womöglich sehr einfach und wenig verwickelt sein, dass das Ganze immer leicht zu übersehen bliebe, wenn auch die Episoden noch so reichhaltig wären. Ich würde darum immer sein ganzes Leben und sein Jahrhundert darin anschauen lassen. Es gibt hier kein besseres Muster als die Iliade. Homer zum Beispiel macht eine charakteristische Enumeration der alliierten Griechen und der trojanischen Bundesvölker. Wie interessant müsste es sein, die europäischen Hauptnationen, ihr Nationalgepräge, ihre Verfassungen und in 6 bis 8 Versen ihre Geschichte anschauend darzustellen. Welches Interesse für die jetzige Zeit! Statistik, Handel, Landeskultur, Religion, Gesetzgebung, alles dies könnte oft mit 3 Worten lebendig dargestellt werden. Der Deutsche Reichstag, das Parlament in England, das Konklave in Rom und so weiter. Ein schönes Denkmal würde auch Voltaire darin erhalten. Was es mir auch kosten möchte, ich würde den freien Denker vorzüglich darin in Glorie stellen, und das ganze Gedicht müsste dieses Gepräge tragen. Lass uns manchmal über diese Friderikiade miteinander plaudern. Diese Woche werde ich ohne Zweifel meine Vokation nach Jena förmlich erhalten. Die Reskripte sind alle dort, und gestern habe ich schon die Anzeige meiner Vorlesungen für diesen Sommer hinschicken müssen. Ich habe hierin noch eine recht erträgliche Auskunft zu treffen gewusst, weil ich gern diesen Sommer so wenig als möglich überhäuft werden wollte und doch eilen musste, mich in den Besitz der Universalhistorie zu setzen, die als eine Res de Relicta sonst von meinem Kollegen Heinrich hätte können weggefangen werden, so habe ich eine Introduktion in die Weltgeschichte als Publikum angeschlagen und bloß zur Form noch meine niederländische Rebellion als Privatum, das ich aber nicht zu halten gedenke. Man hat mir gesagt, dass ich dieses dann machen könne, wie ich wolle. Ich dürfe nur sagen, dass ich noch keine hinlängliche Anzahl beisammen habe oder dergleichen. Mit dem Oktober aber drehe ich es um, mache die letztere zum Publikum und die Weltgeschichte zum Privatum, wobei ich gewinne, dass von denjenigen, die sie im Sommer als Publikum zu hören anfingen, weil sie ihnen nichts kostete, vielleicht mehrere fortfahren, sie zu hören, wenn mein Vortrag sie angelockt hat. Eben schreibt mir Schütz, dass es besser getan sein würde, dieses Privatum über die niederländische Revolution für diesen Sommer nicht anzuschlagen, weil es ganz unmöglich sei, zu einer so partikulären Vorlesung eine gehörige Anzahl zusammenzubringen, und weil er nicht wünschte, dass mein erstes Privatum ins Stocken geriete. Es würde mir's niemand verdenken, wenn ich nur das Publikum läse und erst mit dem Herbst eigentlich anfinge. Von Tentamen oder Disputationen ist gar nicht die Rede, da ich als Professor voziert werde. Ein Logis haben mir auch Schützes ausfindig gemacht, das sehr gut sein soll, Möble und Lehrsaal dazu um 40 Taler. Sobald ich dem Herzog mich gemeldet und meine Vokation empfangen habe, werde ich auf einen Tag nach Jena gehen und das Notwendige arrangieren. 12. März. Ich vergaß dir neulich noch einige Anfragen in deinem Briefe zu beantworten. Wegen der Memoire weiß ich dir nichts Genaueres zu bestimmen, als dass ich die englischen Memoire vom Mittelalter gern von dir bearbeitet wünschte. Für die französischen habe ich schon gesorgt. Da ich von den englischen wenig weiß, so kann ich dir auch nicht bestimmen, welche du bearbeiten sollst. Ich vermute, dass man vor dem 11. Jahrhundert weniger antrifft. Die Kollektion der französischen Memoire, die jetzt periodisch in Paris herauskommt und von der ich dir neulich schrieb, fängt mit Joinville unter Ludwig dem Heiligen an. Ich werde aber die Memoire des Comines, die noch früher sind, vorangehen lassen. Du siehst ein, dass es am besten getan sein würde, wenn wir eine synchronistische Ordnung beobachten könnten. Fändest also du im Englischen so frühe Memoire, so ist es desto besser. 2 Bände sind den Französischen gewidmet, einer den Englischen und der 4. wechselsweise den Deutschen, Italienischen und Spanischen und so fort, wo es deren gibt. In Ansehung der Art, sie zu bearbeiten, musst du über folgende Hauptpunkte mit mir übereinkommen. Erstens, alles herauszuwerfen, was in der Geschichte nichts aufklärt, was bloßes Geschwätz oder pedantische Mikrologie oder dergleichen ist und dadurch die Memoire auf den kleinstmöglichen Auszug zu reduzieren, womöglich auf die Hälfte oder auch noch weniger. Zweitens, charakteristische Kleinigkeiten vorzugsweise zu erhalten und allgemein bekannte Tatsachen so kurz als möglich zu berühren. Drittens, der Verständlichkeit des Textes mit historisch-kritischen Anmerkungen nachzuhelfen. Viertens, mit Freiheit zu übersetzen, dass die wörtliche Treue der Gefälligkeit des Tyls nachgesetzt wird. Ich lege meinen Kontrakt mit Mauke bei, woraus du das Übrige ersehen kannst. Aus beigelegtem Zeitungsblatte kannst du den Wert der französischen Sammlung näher ersehen. Und überhaupt wirst du finden, dass die Entreprise viel Solides hat und dass diese gleichzeitige Erscheinung eines ähnlichen Werkes in Frankreich dem unsrigen zu einer Stütze und Empfehlung dient. Ich überlasse dir nun die Wahl der englischen Memoire wie auch ihre Anschaffung ganz und werde mich nicht mehr darum bekümmern. Mache nun deine Einteilung und fange bei so frühen Zeiten an, als sich Memoire in England finden. Über den Begriff, was ich für Memoire gelten lasse, müssen wir uns aber auch noch verständigen. In diesen Begriff gehört erstlich, dass der Schriftsteller gesehen haben muss, wovon er schreibt. Zweitens, er beschreibt entweder eine einzelne merkwürdige Begebenheit, an der mehrere Personen teilnahmen, oder er schreibt das Leben einer einzelnen merkwürdigen Person, die viele Begebenheiten erlebte, also weder Chronik noch Geschichte. Drittens, er liefert partikuläre Aufschlüsse zu bekannten Begebenheiten. Überlege nun die Sache und schreibe mir dann, wie du dich einteilen willst. Von der Thalia erscheint noch vor Ostern das 7. und 8. Heft, dieses wahrscheinlich als das letzte. Zu beiden liegt schon Manuskript in Leipzig. Nur das, was vom Geisterseher da reinkommt, ist noch nicht ganz fertig. Du hast mir gar nicht geantwortet, ob du auf den deutschen Merkur abonnieren willst, wie ich dir einmal vorschlug. Das Abonnieren wird dich nun nichts mehr kosten, wenn du ein ordentlicher Mitarbeiter wirst. Aber ehe du dieses bist, so kannst du ihn noch nicht wohl geschenkt verlangen. Ich habe dich deswegen als Abonnenten angegeben, damit dir jedes Heft gleich ausgeliefert werden kann. Wenn der Termin zur Bezahlung kommt, wirst du mit Wieland lange einig sein, dass du ihn nicht bezahlst. Willst du aber nicht oder hättest du schon abonniert, so lasse ich diesen Jahrgang mir anschreiben und verschenke das Exemplar. Antworte mir darüber, grüße mir M. und D. Schiller.